Am bedeutsamen 8. Februar gab es auf verschiedenen Tanzplätzen in Pyongyang, wie den Plätzen vor dem Parteigründungsmonument und dem Triumphbogen, die Tanzveranstaltungen der Jugendlichen und Studenten in der Stadt Pyongyang. Beim Tanzen brachten die Teilnehmer dem Genossen Kim Il-sung, der ein weltberühmtes Beispiel für den Aufbau der revolutionären Streitkräfte im Souveränitätszeitalter gegeben, die unbesiegbare Militärkraft allseitig verstärkt und ein festes militärisches Unterpfand für den siegreichen Fortschritt der koreanischen Revolution geschaffen hatte, ewigen Ruhm dar. An diesem Tag fanden auch in den Bezirkshauptstädten, Städten und Kreisen die Tanzveranstaltungen der Jugendlichen und Studenten statt.